Ich heiße Hildegard Knef und ich möchte Schauspiel studieren. Warum willst du Schauspielerin werden? Weil ich begabt bin. Woher willst du das wissen? Ich weiß es eben. Selbstbewusst, willensstark und ehrgeizig. Drei Charaktereigenschaften, die Hildegard Knef bereits in jungen Jahren gekennzeichnet haben. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts. So singt sie in ihrem autobiografischen Lied »Für mich soll's rote Rosen regnen«, das zur Erkennungsmelodie der Knef werden sollte. Als sie bei der Leiterin des Besetzungsbüros der UFA vorspricht, ist Hildegard Knef kaum viel älter als 16, aber sie weiß bereits genau, was sie will. Gegen den Widerstand ihrer Mutter versucht sie alles, ihren Traum von einer Karriere beim Film zu verwirklichen. Sie kann mit Sicherheit nicht singen. Sie hat eine Jungsstimme und keine Melodie. Sie hat nicht das Zeug zur Schauspielerin. Bei allem Respekt, aber das entscheiden wir. Oder wollen Sie damit andeuten, dass Minister Goebbels das nicht beurteilen kann? Vom ersten Vorsprechen 1943 bis zu ihrem Auftritt in der Berliner Philharmonie 1966 reicht Kai Wessels Filmbiografie Hilde. Über den gesamten Zeitraum beeindruckt Heike Makatsch in der Rolle der in Berlin aufgewachsenen Schauspielerin und Sängerin. Ihre äußerliche Ähnlichkeit mit der Knef ist verblüffend. Die Gestik, ihre Art zu sprechen, die dunkle Stimme, all das hat sich Heike Makatsch antrainiert. Doch sie spielt nicht nur Hildegard Knef, sie singt auch ihre Lieder und das nicht lippensynchron, sondern mit der eigenen Stimme. Das Ergebnis überrascht und es überzeugt, denn Heike versucht Hilde nicht nur bestmöglich zu imitieren, sie gibt den Liedern der größten Sängerin ohne Stimme, wie Ella Fitzgerald sie einmal genannt hat, eine ganz eigene Farbe. Kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Hilde, das ist ganz ohne Frage der Film von Heike Makatsch. Die 37-Jährige, die vor 13 Jahren ihr Leinwanddebüt in Detlef Bucks Komödie Männerpension gab, spielt hier vielleicht noch nicht die Rolle ihres Lebens, zumindest aber die ihrer bisherigen Schauspielkarriere. Mir geht es gut. Frau Knef, wie erklären Sie sich das ständige Auf und Ab in Ihrem Leben? Erfolg und Misserfolg sind beide überbewertet. Als erste Unterhaltungskünstlerin in der Philharmonie, warum gerade die Knef? Solange das Haus ausverkauft ist, bin ich wirklich die Letzte, die sich das fragt. Die Ankunft in Berlin und das Konzert am Abend des 28. März 1966 bilden den Rahmen für die Erinnerungen an ein turbulentes Leben. Wie bei vielen Biopics der letzten Jahre zeichnen auch Regisseur Kai Wessel und seine Drehbuchautorin Maria von Heland, die sich vor allem an Knefs Autobiografie Der geschenkte Gaul orientiert hat, die wichtigsten Stationen nach. Mit diesem Best-of ähnelt Hilde einem Film wie L'Avion Rose über Edith Piaf oder auch der Johnny Cash-Biografie Walk the Line. Das Problem, es wird eine Vita nacherzählt und bebildert, aber das Innenleben des Künstlers, die Brüche und Konstanten in seiner Karriere bleiben meist im Dunkeln. Auch Hilde läuft immer wieder Gefahr, ausschließlich die Entscheidungen der Knef für oder gegen Filmprojekte oder auch die für oder gegen die Männer an ihrer Seite in den Fokus zu rücken. Brav werden die Aufs und Abs im Leben der Knef der Reihe nach abgehandelt. Da wird ihr Durchbruch im deutschen Nachkriegsfilm gezeigt und kurz danach der Skandal, den die Nacktszene in Die Sünderin auslöst. Guten Tag, meine sehr verehrten Herren. Bevor Sie mit Ihren Fragen anfangen, möchte ich Ihnen eine stellen. Ist es nicht sonderbar, dass ein Land, das still und leise zugeschaut hat, wie 6 Millionen Juden vergast wurden, 10 Jahre später eine Revolution wegen ein paar nackter Brüste startet. Es folgen der vorläufige Abschied von Deutschland und der vergebliche Versuch, in Hollywood Fuß zu fassen. Dann der Erfolg am Broadway im Cole Porter Musical Silk Stockings, die Rückkehr in die Heimat und die neue Karriere als Chansonsängerin. Am genauesten schildert Regisseur Kai Wessel noch die Zeit unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Hildegard Knef kehrt in das zerbombte Berlin zurück und trifft auf den Produzenten Erich Pommer, der beim Wiederaufbau der deutschen Filmindustrie helfen soll. Sie waren also eine Schauspielschülerin, die im Nazi-Film gespielt hat, die glücklicherweise nie fertiggestellt worden sind. Ich bin nur eine Schauspielerin, Herr Pommer. Ich lerne schnell. Und wenn Sie eine Rolle für mich haben, dann werde ich Sie nicht enttäuschen. Sie sollen wissen, dass ich Sie mag. Sie haben einige Dinge getan, die vollkommen idiotisch waren. Aber Sie sind mit Abstand die interessanteste, aufstrebende Schauspielerin Deutschlands. Ich möchte Sie beraten. Ihr Mentor Erich Pommer soll die Schauspielerin und Sängerin einmal gefragt haben, was sie zu Hildegard Knef mache. Die Knef hat darauf eine Antwort gefunden. Das hier ist Hildegard Knef. Der Film dagegen nur in Ansätzen, denn Hilde ist bestenfalls eine Annäherung an einen großen deutschen Star.